Penner, das ans Mic steppen kannst du mal lassen. Ich friss keine Quip auf, dafür meine Handfeuerwaffen. Es ist kein Problem, dich zu zerlegen, du Punk. Ich hab zwar kaum Fans, aber diese beten mich an. Du bist erfolgreich und machst seit 10 Jahren Sprechgesang. Bei dir drehen sich die Platten im Club und bei mir die Gatlinger. Du saust dir keine Lines aus den Fingern, dafür schwänze Bitch. Trotz deinem Bandana glaubt dir keiner, dass du ein Gangster bist. Vorne ein schwules Dreieck, doch ich bitte dich nicht zu rappen. Meine Fans sind Affen, die dein scheiß Gesicht zerfetzen. Während meine Crew deiner toten Gang nachts auf Lauer trappst du voll Idiot mit deinen Freunden über Frauen. Im Battle mit mir wird jeder Spaß, die zersägt. Du trägst eine Hipsterbrille und ich trag ein Nachtsichtgerät. Jeder fickt deine Mutter, denn sie ist eine Bitch. Yo, du bist so schwul, du sitzt sogar auf dem Pissoir. Ich bin gegen alles und vor allem gegen deine Stadt. Du kommst nicht in die Charts, sondern in den Leichensack. Ich begehe rituelle Wack-MC-Morde und steh in der Schlacht gegen schwule Rapper ganz vorne. Ich bin gegen alles und vor allem gegen deine Stadt. Du kommst nicht in die Charts, sondern in den Leichensack. Ich begehe rituelle Wack-MC-Morde und steh in der Schlacht gegen schwule Rapper ganz vorne. Ich bin nicht der Stärkste, doch schlag Frauen und Kinder gerne. V-Ausschnitte sind Zielscheiben für meine Ninja-Sterne. Sprich mich kurz an und dann bist du tot. Du posierst mit Geld in den Clips, doch bringst du billig Flows. Du lebst ein Image und bist kein Rapper, sondern Schauspieler. Am 4. Advent komm ich und brenne dein Haus nieder. Ich schieß in die Crowd und treff deine Schwester aus Zufall. Du schwimmst nicht gegen den Strom, sondern am anderen Ufer. Du willst im Internet trollen, doch bist viel zu dumm. Für dich ist Rap ne Therapie, für mich ne Schießübung. Du gehst mit Kamera und ich mit ner Pumpgun. Stars jagen deine Crews schwul und blondieren sich ihre Arschfall. Fick deine Reimketten, mir ist egal, was du Bastard sagst. Ich zieh Hose an mit nem Lasso aus Stacheldraht. Dein Vorbild ist Summer Jam, also rappst du Scheiße. Deine Crew teilt sich alles, selbst Geschlechtskrankheiten. Ich bin gegen alles und vor allem gegen deine Stadt. Du kommst nicht in die Charts, sondern in den Leichensack. Ich begehe rituelle Wack-MC-Morde und steh in der Schlacht gegen schwule Rapper ganz vorne. Ich bin gegen alles und vor allem gegen deine Stadt. Du kommst nicht in die Charts, sondern in den Leichensack. Ich begehe rituelle Wack-MC-Morde und steh in der Schlacht gegen schwule Rapper ganz vorne.